SWR 2 Wissen. Futurologen, Prognostiker und Analysten zählen zu den Gurus der Mediengesellschaft. Jahr für Jahr prophezeien sie einem ebenso erstaunten wie gläubigen Publikum ihre Visionen von der Zukunft der Welt. Doch nur selten liegen sie mit ihren Voraussagen richtig. Weder haben sie die deutsche Wiedervereinigung geahnt, noch vor den Gefahren des kollabierenden Ostblocks gewarnt. Der für die Computerwelt praktisch folgenlose Jahrtausendwechsel blieb ihnen ebenso verborgen wie der Zusammenbruch des neuen Marktes. In der nun folgenden Sendung »Der Traum vom Mond«, erste Folge der dreiteiligen Reihe »Zukunftsvisionen der 60er Jahre«, wird einmal mehr deutlich, dass alles, frei nach Wilhelm Busch, auch ganz anders kommen kann als angenommen. Man dachte schon an Mondkolonien, an Weltraumtourismus. Alle sagten, es dauert nicht mehr lang, dann fliegen wir zum Mars. Das war typisch für die 60er Jahre und man hatte die Vision, das geht weiter so. Günther Siefert erinnert sich noch gut an diese Zeit. Der Wissenschaftsjournalist ging als Mr. Apollo in die deutsche Mediengeschichte ein, denn er war es, der die Mondlandung für das deutsche Fernsehen kommentiert hatte. Er war es, der über die Entwicklung der Raumfahrt in den 60er Jahren und danach berichtet hatte. Doch Mr. Apollo interessierte sich auch für andere Themen, für die Fortschritte der Technik generell, des Verkehrswesens und anderer Disziplinen. Paradiesische Zustände, erwachsen durch stetigen technischen Fortschritt, erwarteten viele Menschen in den 60er Jahren. Alles schien machbar zu sein. Von der Besiedlung anderer Planeten oder der Meere bis hin zum atombetriebenen Automobil. Mit Kernkraftwerken wollte man die weltweiten Energie- und Ernährungsprobleme lösen. Wüsten sollten fruchtbar gemacht werden, damit der neue Mensch endlich ohne Hunger aufwachsen könne. Geld war kein Problem, denn die Wirtschaft boomte. Es herrschte eine schier unbegrenzte Machbarkeits- und Technikgläubigkeit. Den Anfang dieser Entwicklung markiert der Gagarin-Schock. Während die US-Amerikaner noch mit Primaten experimentieren, wagen sich die Sowjets 1961 an die bemannte Raumfahrt. Bereits Ende Januar hatten die Amerikaner den ersten Schritt zum bemannten Weltraumflug getan. Eine Redstone-Rakete trug eine Mercury-Kapsel mit dem Schimpansen Ham an Bord 670 Kilometer weit über den Atlantik. Der Schimpanse überstand den Flug wohlbehalten und die Welt erwartete den ersten Raumflug eines Amerikaners. Aber die Sowjets kamen ihnen zuvor. Am 12. April erfüllte sich für den Fliegermajor Gagarin ein uralter Menschheitstraum, der Flug in den Weltraum. Und als es denn soweit war, 1961, und Juri Gagarin flog in den Weltraum, da war das natürlich ein unglaubliches Ereignis. Der hat natürlich das Tor in eine neue Welt aufgestoßen. Und man muss auch einkalkulieren, damals waren natürlich die Amerikaner der Meinung, sie seien auf technisch-wissenschaftlichem Gebiet an der Spitze der Welt. Und die haben ja dann einen Sputnik-Schock erlebt oder einen Gagarin-Schock. Aber man sah eigentlich eine unglaubliche Entwicklung in der Raumfahrt vor sich. Der junge US-Präsident John F. Kennedy will sich mit der Blamage nicht abfinden. Der Vorsprung der russischen Raumfahrtexperten ist zudem für die US-Regierung ein militärisches Risiko. Kennedy verkündete deshalb ein ehrgeiziges Programm. Wir wollen noch in diesem Jahrzehnt den Mond erreichen. Nicht, weil es einfach ist, sondern gerade, weil es schwierig ist. Gerade weil dieses Ziel uns dazu anhält, das Beste aus unserer Energie und unseren Fähigkeiten zu holen. Diese Herausforderung nehmen wir an und wir beabsichtigen zu gewinnen. Und es war ja so, dass jeder Flug etwas Neues brachte, jeder Raumflug. Man flog weiter, man flog länger, erst waren es 3 Tage, nachher waren es 14 Tage. Ein-Mann-Kapseln, 2-Mann-Kapseln und dann ging das so weiter in einer Entwicklung, die unglaublich rasant war. Nicht nur der Weltraum soll in den 60er Jahren erobert werden. Mithilfe von Atomenergie wollen sich die Menschen die Erde endgültig vollständig untertan machen. Die Kernkraft soll für paradiesische Zustände sorgen. Ein US-Werbefilm aus den 60er Jahren zeigt das Paradies auf Erden. Keine Haus- und keine Küchenarbeit mehr. Elektrische Geräte und Roboter verrichten alle anfallenden Arbeiten. Ein Reich voll elektrischer Energie, damit die Evas dieser Welt ihr Leben genießen können. in einem elektrischen Garten Eden. Auch in Europa wird von den Segnungen der Atomkraft geträumt. Ob Engländer, Franzosen oder Deutsche, alle legen gigantische Forschungsprogramme auf. In der Bundesrepublik Deutschland soll Karlsruhe das Zentrum von Forschung und Entwicklung werden. Ein Bericht der Deutschen Wochenschau von 1960. Deutschlands Zukunft liegt in Karlsruhe. So urteilen Wissenschaftler und Techniker, die die rasche Entwicklung des Kernforschungszentrums verfolgen. Dieser Tage wurde hier die erste deutsche Konstruktion eines Mehrzweckforschungsreaktors vorgestellt. Das 1956 gegründete Kernforschungszentrum in Karlsruhe baut Anfang der 60er Jahre den Versuchsreaktor FR2, der Mitte 1963 seinen vollen Betrieb aufnimmt und bis 1981 für die Forschung im Einsatz ist. Der Reaktor ist der Stolz der Stadt Karlsruhe. Ein von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebener Film zeigt den Kuppelbau in fast religiöser Ehrfurcht. Der Reaktor selbst erscheint wie ein modernes Kultobjekt, seine Technik als Offenbarung des Atomzeitalters. Achtung, Achtung! Reaktor wird angefahren. Der Atomforscher Helmut Schmieder war damals dabei. Wir haben uns als Pioniere gefühlt für die Entwicklung einer Technik, die alle Energieprobleme, insbesondere die Elektrizitätserzeugung, die wir damals alle schon gesehen haben, lösen kann. Und es war ein weltweiter Konsens, eigentlich initiiert von den Vereinigten Staaten, dass die Kernenergie die richtige Lösung ist. Dabei lehnen die Stromversorger die Atomkraft zur Energiegewinnung jahrelang ab. Denn als die Bundesregierung 1957 das erste Atomprogramm beschließt, ist keinerlei Bedarf für neue Energieträger in Sicht. Im Gegenteil, damals begann die lange Überproduktionskrise der Kohle. Zudem scheuen die Betreiber der Energieversorgungsunternehmen das Risiko und die gigantischen Kosten für Forschung, Entwicklung und Unterhalt von Atomkraftwerken. Als das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk das erste bundesdeutsche Kernkraftwerk in Auftrag gibt, geschieht dies eher widerwillig. Heinrich Schöller, der technische Vorstand, begründet die Entscheidung damit, dass, wenn schon der Staat durch einen übereilten Bau von Kernkraftwerken Dummheiten machen wolle, man diese dann doch besser selbst machen wolle, um sie kontrollieren zu können. Der Versuchsreaktor, einer von 17, die es mittlerweile weltweit gibt, geht 1961 ans Netz. Die Kosten für die Steuerzahler sind immens. Nie zuvor hatte die Bundesregierung für die Entwicklung einer Technologie und ihre Anwendung so viel Geld ausgegeben. Schon die Tatsache, dass es in Bonn einen Atomminister gibt, zeigt die Bedeutung der neuen Technik. Doch tatsächlich geht es vor allem darum, aus militärischen Gründen bei der Entwicklung der Kerntechnik mitzuhalten. Gegenüber der Bevölkerung dagegen malt man die Segnungen der Atomkraft für den Alltag in allen möglichen Farben aus. Ausschnitt aus dem Werbefilm »Keine Angst vor dem Atom« aus dem Jahre 1960. Die Erzeugung der Atomelektrizität dürfte sich sehr schnell entwickeln. Von verkehrsreichen Vororten und hell beleuchteten Alleen umgeben, werden die Provinzstädte den Großstädten nicht mehr an Lichterglanz nachstehen. Übrigens sichert das Atom auch die Frischhaltung von Gemüse und leicht verderblichen Lebensmitteln. Ja, Artischocken, Spargel, Weintrauben, Schinken und Ananas werden bereits der Obhut des Atomingenieurs anvertraut. Das Atom kann nie gekannten Wohlstand bringen, wenn die Menschen vernünftig sind, wenn sie den Weg der Vernichtung meiden und den beschreiten, der zu einem glücklichen Leben führt. Das ist die Gnade des Atomzeitalters. Ich würde schon sagen, es war ein durchgehender Optimismus. Natürlich waren Kernreaktoren auch als Antriebssysteme für Schiffe möglich, und wir hatten auch ein Forschungsschiff ausgerüstet mit einem Reaktor, und die Träume gingen tatsächlich bis zum kernenergieangetriebenen Kraftfahrzeug. Nicht nur Forscher und Politiker wie der damalige Atomminister Franz Josef Strauß hegen diese Träume. Auch junge Leute wie Siegfried Oesterle können sich dafür begeistern. Der kaufmännische Angestellte interessierte sich damals für die Raumfahrt genauso wie für die Möglichkeiten der Atomenergie. Das war für mich einerseits faszinierend, weil ich dachte, was die Wissenschaftler erzählt haben, dass beispielsweise Atomkraft in Atomkraftwerken tatsächlich für die Energie der Zukunft taugen würde. Und auch solche Utopien, dass ein ganz kleines Atomkraftwerk in ein Fahrzeug einbaubar wäre, leuchtete mir eigentlich ein. Die Atomkraft scheint nahezu alle Probleme zu lösen. Nicht nur in den Industrieländern, sondern auch in Ländern der Dritten Welt, die dank Kernkraft mit Energie versorgt werden und damit in Wohlstand leben können. Sogar zum Abbau von Rohstoffen sollte die Energie des Atoms verwendet werden. Der Fernsehmoderator Heinz Schiemann erklärte dies 1968 am Beispiel der Gewinnung von Kupfer. Es zeichnen sich inzwischen auch schon andere Anwendungen für friedliche Atomexplosionen ab, so zum Beispiel zur Gewinnung von Kupfer. Man könnte dann in solche Explosionskamine eine Flüssigkeit herablassen und dann das gelöste Kupfer einfach nach oben fördern. Die Gefahren der Atomkraft werden, von wenigen Ausnahmen abgesehen, bewusst oder unbewusst negiert. Dabei kennt jeder die fürchterliche Wirkung der Atombomben, die 1945 auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden. Heinz Schiemann beschreibt noch Ende der 60er Jahre einen Atomversuch in den USA mit Worten, die man heute einem Satiriker zutrauen würde. Damals ist diese Verharmlosung der Gefahren die herrschende Meinung. Eine erste sehr große unterirdische Atomexplosion wurde bereits 1962 durchgeführt. Der damals verwendete Sprengkörper hatte die zehnfache Kraft der Hiroshima-Bombe. Da diese Explosion in einer geringeren Tiefe vorgenommen wurde, kam es zu einem gewaltigen Aufbrechen der Erdoberfläche, die an einigen Stellen sogar durchstoßen wurde. Beim Einsturz später wurde die Hälfte der radioaktiven Spaltprodukte in den entstehenden Krater begraben. Die andere Hälfte breitete sich über ein Gebiet von wenigen Kilometern aus, aber nachträgliche Messungen ergaben, dass sich der radioaktive Niederschlag aus der Wolke, der sogenannte Fallout, durchaus in erträglichen Grenzen hielt. Die Aushebung eines solchen gewaltigen Erdvolumens würde mit Dynamit 10 bis 20 Mal so viel kosten. Damals gehen nach der Explosion Menschen im Krater spazieren. Heinz Schiemann zeigt diese Aufnahmen in seinem Fernsehbeitrag, um die Harmlosigkeit der radioaktiven Wolke zu belegen. Heute ist längst bekannt und wissenschaftlich gesichert, dass die Atomversuche schlimme Folgen für Menschen hatten, die sich in ihrer Nähe befanden. Sie erkrankten, konnten häufig ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen und starben frühzeitig. Einer der prominentesten Atomforscher in den 60er Jahren ist Klaus Traube. Auch er glaubt an die Wunderwirkung des Atoms, verdrängt die Gefahren. Doch der Vater des schnellen Brüters wird später zu einem der schärfsten Kritiker der Atomkraft. Wirklich gab es seinerzeit völlig verrückte Vorstellungen, mit Atombomben Kanäle zu sprengen in die Sahara und auf diese Art und Weise Meerwasser dorthin zu leiten, das wiederum zu entsalzen mit der Kernenergie und dann eben aus Wüste Fruchtland zu machen. Nicht nur Naturwissenschaftler träumen davon, die Wüste fruchtbar zu machen. Auch Philosophen wie Ernst Bloch haben derartige Visionen. Auch die militärische Nutzung der Atomkraft treibt die Menschen in den 60er Jahren um. Die Ostermarschbewegung wird zu einer mächtigen Opposition. Die Friedensbewegten fordern, dass die Kernkraft ausschließlich für friedliche Zwecke eingesetzt wird. Günther Siefert erinnert sich an die damalige Diskussion. Diese Ostermärsche, die damals aufkamen und die sehr viel Beachtung fanden, hatten natürlich ihre Berechtigung. Denken Sie daran, damals gab es eine Vokabel, die mir heute noch grausam in den Ohren klingt, Overkill. Das heißt, es waren weltweit so viele Waffen produziert worden, dass man die Erde mehrfach hätte vernichten können. Das war natürlich eine unglaubliche Drohung im Hintergrund. Das darf man nicht vergessen. Die Ostermarschbewegung erfasst auch einen Teil der Jugend. Zum Beispiel Siegfried Oesterle, der gleichzeitig ein überzeugter Anhänger der friedlichen Nutzung der Atomkraft ist. Eine militärische Anwendung lehnt der Kriegsdienstverweigerer ab. Besonders für das geteilte Deutschland befürchtet er schlimme Auswirkungen. In Deutschland wäre das natürlich ein entsprechendes Schlachtfeld geworden. Das war unsere Sorge. Ich war ja auch der Kriegsdienstverweigerer. Nicht nur von unserer Seite, sondern auch von vielen anderen Leuten war das die Befürchtung. Das hat mich bewogen, hier eben dagegen zu sein. Und für mich war das eine sinnvolle Utopie. Wir dachten sicher, dass durch die Ostermärsche die Bevölkerung oder eine Mehrheit es erkennt, wie schwierig und wie schwerwiegend so eine Bewaffnung ist und dass ein Umdenken eintritt, dass sich solche Waffenanhäufungen nicht durchsetzen, praktisch eine Abrüstung erfolgt und keine Atombewaffnung erfolgen wird. Der Widerstand gegen die Atombewaffnung hatte schon Ende der 50er Jahre begonnen. Viele Wissenschaftler, Studenten und Atomphysiker lehnen die militärische Nutzung der Kernkraft ab. Zu ihnen gehört auch Klaus Traube. Es kam natürlich in dieser Szene der Kernenergie, die sich ja rekrutierte aus Akademikern im großen Stil, auch viele Intellektuelle, die linke Sympathien hatten. Und es war überhaupt kein Gegensatz seiner Zeit, also auch für mich persönlich kein Gegensatz, mit dieser Ostermarschbewegung zu sympathisieren, auf der einen Seite, und gleichzeitig die Kernenergie als meine Lebensaufgabe anzusehen. Es war eine Fortsetzung auch dieser Technik-Euphorie der 50er Jahre, das ging bis spät in die 60er, bis Anfang der 70er Jahre ziemlich ungebrochen, wobei die Kernenergie dann eine abnehmende Rolle spielte in diesem Zusammenhang. Aber die Machbarkeit der Zukunft mittels Technologie, das war sozusagen eine uninterfragte Vorstellungswelt. Der Glaube an die weitgehende Machbarkeit der Zukunft beherrscht damals die Welt der Wissenschaft, auch die der Wirtschaft und Politik, vor allem aber die Welt der Technik. Günther Siefert erinnert sich. Die Menschen wollten von dem Gedanken gar nicht loslassen. Das geht jetzt ganz weiter. Es war eine steile Kurve, in der man insgesamt die technische Entwicklung und vor allem gerade auch die Raumfahrt sah. Auf dem Mars wollte man landen. Auf dem Mond sollten Kolonien gebildet werden. Das erste Programm des deutschen Fernsehens sagte 1967 in der Sendung Ausblick auf das Jahr 2000 Folgendes voraus. Der Flug zu den anderen Planeten ist heute einfach eine Frage der Finanzierung. Eine Landung auf dem Mars wäre technisch 1984 möglich, Kosten 400 Milliarden D-Mark. Für einen Flug zum Jupiter oder gar Saturn braucht man neuartige Triebwerke. Ein Umfliegen des Planeten wäre technisch in den 90er Jahren möglich, der Kostenaufwand wurde noch nicht geschätzt. Zunächst wird das wichtigste Raumziel des Menschen indessen der Mond sein. Die Errichtung von Stationen wird durch die Forschungsergebnisse von Surveyor 5 erleichtert, der im Gestein des Mondes Sauerstoff fand. Der Mensch wird sich also die Atmosphäre, die er braucht, auf dem Mond selbst herstellen können. Das Tondokument von 1967 war durchaus ernst gemeint. Und die Begeisterung erfasst natürlich auch die Science-Fiction-Schreiber jener Zeit, Filmproduzenten und das Fernsehen. Beispiel Raumpatrouille, eine der beliebtesten Reihen in jener Zeit. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks. Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. In der Luft! Achtung, Achtung! Die Kultserie Raumpatrouille wurde von über 60 verschiedenen Sendern weltweit ausgestrahlt. Das Interesse am Weltraum und seiner künftigen Nutzung ist längst zu einem Massenphänomen geworden. Runter weg! Schlafen Sie weg! Schnell, halten Sie, fliegt das Schiff auseinander! Eng verbunden mit der Raumfahrt ist die Entwicklung der Kommunikationstechnik. Direktübertragungen im Fernsehen waren Anfang der 60er Jahre noch nicht möglich. Günther Siefert konnte deshalb den Weltraumflug von John Glenn nur über den Funksprechverkehr verfolgen. Er saß damals in der Bochumer Sternwarte, um über den Flug zu berichten. Erst im Sommer 1962 konnten über den Kommunikationssatelliten Telstar Direktschaltungen zwischen Amerika und Europa hergestellt werden. Es wurden Bilder bzw. Filme aus Sizilien, aus Finnland, aus Großbritannien oder Deutschland gezeigt. Die Amerikaner übertrugen Bilder aus San Francisco oder New York. Das war aber nur für eine Viertelstunde möglich, weil Telstar sehr niedrig flog. Später gab es dann auch geostationäre Satelliten, über die es möglich war, weltweit ständig in Kontakt zu bleiben. Erst diese Fortschritte, die vor allem Fortschritte der Übertragungs- und Satellitentechnik waren, konnten die Landung auf dem Mond zu einem weltweiten Ereignis machen, dem ersten weltweiten Medienereignis überhaupt. Am 20. Juli 1969 ist im Fernsehen der Höhepunkt der Entwicklung von Wissenschaft und Technik zu sehen. Millionen Menschen erleben das Raketenstartspektakel live vor dem Fernsehapparat. Zehntausende verfolgen es aus sicherer Entfernung vor Ort. In Deutschland berichten Günter Siefert und seine Kollegen aus dem Apollo-Studio in Köln. Landung auf dem Mond, so heißt die Sendung, die wir in den nächsten 4,5 Stunden aus unserem Apollo-Sonderstudio übertragen. Auf einer Großbildprojektion empfangen wir die Bilder, die uns über Nachrichtensatelliten erreichen. Hans Heine und Anatol Johansen werden sie kommentieren. Armstrong steht schon in dem Teller. Neil, wir sehen dich, wie du die Leiter runterkommst, sagt Houston. Günther Siefert erinnert sich. Bis zum letzten Augenblick hatte man doch große Zweifel, ob dieses unglaubliche Unternehmen, einen Menschen auf einen anderen Himmelskörper zu bringen, ob das gelingen würde. Man war zwar voller Hoffnung und voller Erwartung, aber wenn man genau über diese Ereignisse informiert war, dann wusste man auch, wie risikoreich und wie gefährlich das war. Das war bisher ja nur immer Science Fiction. Das gab es seit Hunderten von Jahren in der Literatur. Es war ein uralter Menschheitstraum und der wurde auf einmal Wirklichkeit. Und zwar in einer Form, dass er eigentlich Science Fiction überholt hat. Der erste Mensch auf dem Mond. 8 Jahre nach John F. Kennedys Rede. Die Menschen sind begeistert. Die militärische Seite nimmt damals kaum jemand wahr. Denn hinter den gigantischen Raumfahrtprojekten stehen auch die Interessen der Militärs und der Rüstungslobby. Die Weltmächte hatten längst den Weltraum als Kriegsfeld entdeckt. Das Wettrüsten bekommt damit eine neue Dimension. Es geht nicht nur darum, die Gegenseite mit Atombomben mehrfach vernichten zu können, es ging auch um die Lufthoheit bzw. um die Hoheit im Weltraum. Schließlich soll der Weltraum ja besiedelt werden. Immer mehr Menschen sollten in den Weltraum. Man dachte schon an Mondkolonien. Ich habe damals mal ein Interview mit Werner von Braun gemacht. Der sagte auch, da gibt es eine Forschungsstation auf dem Mond. Da leben dann Wissenschaftler mehrere Jahre und holen ihre Familien zum Mond. Man dachte an Weltraumkolonien. Man dachte auch schon an Weltraumtourismus. Das waren alles die Gedanken, die damals diese Ereignisse begleitet haben. Können Menschen irgendwann mal ohne größere Vorbereitung in den Weltraum fliegen? Oh yes, one of these days, I think people can be taken along to the moon. Das wird so einfach sein wie beim normalen Flugverkehr. Nehmen wir mal an, morgen würde das erste Raumschiff zum Mond starten. Und nehmen wir auch an, darin wäre noch ein Sitz frei. Würden Sie mitfliegen? I go. Zukunftsmusik? Nicht unbedingt. Zumindest glaubt eine amerikanische Fluggesellschaft, dass so oder ähnlich in absehbarer Zeit die Starts zu den ersten Passagierflügen zum Mond erfolgen werden. Die Prospekte für den planmäßigen Touristenflug in den Weltraum sind bereits gedruckt und die deutschen Reisebüros nehmen Platzreservierungen vor. So beschreibt das Fernsehmagazin Blick ins Land 1969 die Weltraumeuphorie. Und es setzt die nahe Zukunft schon einmal ins Bild. Flughafen Frankfurt, 11.30 Uhr vormittags. In wenigen Minuten startet das planmäßige Raumschiff zum Mond. Die letzten Passagiere treffen ein. Im Flughafenhotel haben sie bereits ihre Schutzanzüge angelegt. Seit 2 Jahren nach Ausbau des Geländes verfügt Frankfurt über den ersten europäischen Mondbahnhof. Zu sehen sind Bilder vom Flughafen und von Passagieren, die im Astronautenlook das Flughafengebäude verlassen. Der Reiseveranstalter bestätigt das große Interesse der Bevölkerung an einer Spazierfahrt auf dem Mond. Von insgesamt 17 deutschen Reisebüros lagen bereits innerhalb von 3 Tagen nach Bekanntgabe des Mondflugprogrammes 35 feste und durchaus ernstzunehmende Buchungen vor. Die Fortschrittsgläubigkeit der 60er Jahre hatte sich ursprünglich vor allem auf die Eliten konzentriert. Spätestens mit der Mondlandung erreicht sie die Massen. Der Weltraum scheint immer näher zu rücken. An Risiken und Nebenwirkungen des technischen Fortschritts denkt damals kaum jemand. Auch nicht an die militärischen Gefahren oder an das, was später Krieg der Sterne genannt werden soll. Die Ostermarschbewegung konzentriert sich auf die militärische Nutzung der Atomkraft. Erst in den 70er Jahren häufen sich die kritischen Stimmen, wird das Gefahrenpotenzial von Kernkraftwerken gründlich analysiert, beschreiben immer mehr Kritiker die verheerenden Folgen eines GAUs. Erst in den 70er Jahren werden die Weltraumprogramme der Supermächte immer vehementer kritisiert. Warum müssen wir Milliardenbeträge im Weltraum verpulvern, heißt es, wenn wir nicht einmal in der Lage sind, die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen auf der Erde zu befriedigen? Und erst seit den frühen 70er Jahren werden die ökologischen Folgen des technischen Fortschritts in unserer Industriegesellschaft diskutiert. Die bekannteste Denkschrift dazu wird der Bericht »Die Grenzen des Wachstums« des Club of Rome. Sie hörten die Sendung »Der Traum vom Mond«, erste Folge der dreiteiligen Reihe »Zukunftsvisionen der 60er Jahre«. Autor war Hermann G. Appmeyer. Heute in einer Woche geht es um Visionen über einen neuen Typ von Menschen, wie er damals durch Wissenschaft und Medien geisterte. Hier ein Ausschnitt. Die Utopien in jenen Jahren waren einmal ein ewiger Friede, zum Zweiten, dass der technische Fortschritt in einer steilen Kurve weiter voranging, und das galt vor allem auch für die Medizin. Das Leben würde verlängert, man könne mit Hilfe der Organverpflanzung und der Ersatzteilmedizin eben viele Krankheiten überwinden und Krankheiten, die bisher mit Sicherheit zum Tode geführt hätte, würde man eben doch überwinden können. Und wie und wo sollte der neue Mensch leben, wenn ihm keine Krankheit mehr etwas zuleide tun kann und er 150 Jahre alt wird? Stichwort Überbevölkerung. Auch darauf haben die Zukunftsforscher in den 60er Jahren eine Antwort. Zum einen wollen sie Siedlungen im Weltall, auf dem Mond und später auf anderen Planeten bauen. Soweit eine Vorschau auf die Sendung »Der neue Mensch«, zweite Folge der Reihe »Zukunftsvisionen der 60er Jahre«, die Sie heute in einer Woche in SWR 2 Wissen hören können. Wenn Sie die heutige Sendung noch einmal nachlesen möchten, können Sie sich das Manuskript, wie auch die vergangenen Sendungen, aus dem Internet herunterladen unter www.swr2.de/wissen. www.swr2.de/wissen. Morgen um 8.30 Uhr hören Sie die Sendung »Armes Äthiopien – Ein entwicklungspolitisches Tagebuch« von Rudolf Linzen. SWR 2 Programmtipps. 14.05 Uhr Dschungel. Vanessa Chong von Channel 5. Ich würde gern von Josh Klumpen wissen, wie ihm emotional dabei zumute ist, dass er bald ins All fliegen wird. Ich bin sehr aufgeregt. Es ist ein alter Kindheitstraum, der jetzt in Erfüllung geht. Schon als Kind hatte ich den Wunsch gehabt, einmal den Überblick über unseren ganzen Planeten zu haben. Tja. Schöpfung für Anfänger. Nach dem gleichnamigen Roman von Rupert Morgan. Fünfter Teil. Dschungel, 14.05 Uhr. Uhr Abendkonzert. Live aus der Stuttgarter Liederhalle hören Sie heute ein Konzert mit Kompositionen von Béla Bartók und Zoltán Kodály. Neben Chorkompositionen der beiden Ungarn, gesungen vom SWR-Vokalensemble Stuttgart, steht eine konzertante Aufführung von Bartóks einziger Oper Herzog Blaubarts Burg auf dem Programm. Cornelia Kalisch und Peter Fried sind die Solisten. Das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR spielt unter der Leitung von Peter Oetwösch. Abendkonzert, 20.05 Uhr. 22.05 Uhr, der Rede wert. Bildungsreform ja, aber wie? Ingo Richter, Verfassungsjurist und Direktor des Deutschen Jugendinstituts, plädiert gegen ein Zurück zum Bildungskonzept der 70er Jahre, aber auch gegen eine Fortsetzung des Kurses der 90er Jahre. In seinem Vortrag legt er die Voraussetzungen für eine neuartige Jugend- und Bildungspolitik dar. Der Rede wert, 22.05 Uhr. Klärte in Bonn, Deutschland und Afghanistan hätten seit einem Jahrhundert gute Beziehungen. Zudem habe Deutschland keine eigenen Interessen in Afghanistan. Nun sei es an der Zeit, für gute Freunde sich zu zeigen. Vertreter der Nordallianz haben auf der Bonner Afghanistan-Konferenz grundsätzlich